Mein Name ist Erik Töpfer, ich komme aus Berlin, arbeite dort oder habe dort gearbeitet an einem Institut, das nennt sich Zentrum Technik und Gesellschaft, da über 4 Jahre in einem Forschungsprojekt zu Videoüberwachung in Europa. Bin jetzt freiberuflich tätig und betätige mich halt als Redakteur in der Zeitschrift Bürgerrecht und Polizei, habe ein bisschen als Eigenwerbung Werbung für das aktuelle Heft mitgebracht. Und werde heute was über Videoüberwachung erzählen. Habe es getitelt Außer Kontrolle, Fragezeichen, Videoüberwachung in der neoliberalen Stadt. Will anfangs ein bisschen allgemein was zu Videoüberwachung erzählen, also über die Technik, ohne jetzt da allzu sehr ins Detail gehen, dann ein bisschen was über die rechtliche Situation, obwohl ich selbst kein Jurist bin, aber um trotzdem mal so einen Aufriss zu geben, wie vielfältig, sage ich mal, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, denen Videoüberwachung in Deutschland unterliegt. Will dann mal die Entwicklung der Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätzen in der Bundesrepublik nachzeichnen, die dann eben wirklich das spezielle Phänomen ist, was eben mit Neoliberalisierung von städtischer Sicherheitspolitik zu tun hat. Will dann einen kleinen Vergleich zu anderen Ländern geben, da sozusagen mal schauen, wie ordnet sich da die Situation hierzulande ein im Vergleich zu Großbritannien, den Vereinigten Staaten und in einigen anderen Ländern. Um dann ein kurzes Fazit zu ziehen und ja, letztlich dann mal einen Ausblick zu geben, was sind so aktuelle Trends, was gibt es für Initiativen, die sich gegen Videoüberwachung wehren, wie sind vielleicht auch Erfolgsaussichten, was sind die kritischen Punkte. Bin jederzeit offen für Zwischenfragen, wenn es Verständnisfragen gibt. Wir können dann auch im Anschluss noch Themen besprechen, wie Fragen von Wirksamkeit. Gibt ja eine lange Debatte um, wie wirksam ist Videoüberwachung, ja oder nein, funktioniert das überhaupt? Und andere Sachen, die euch oder Ihnen auf dem Herzen liegen. Ich wurde kurz gefragt, am Anfang dieses wunderbare Hochglanzbild, was, finde ich, einfach ganz gut zum Thema passt, das ist Sydney in Australien. Man sieht halt hier oben 2 Dome, sogenannte Dome-Kameras, die eben häufig von Passanten für Straßenlaternen gehalten werden, sind es aber nicht. Es sind Videoüberwachungskameras, die meistens eben in der Lage sind, sozusagen so einen 360-Grad-Rundumschwenk zu machen. Und recht hochleistungsstarke Kameras, die eben immer mehr eigentlich diese alten klassischen Kameras ablösen, die man noch als Kameras recht gut identifizieren kann. Wie gesagt, zum Eingang, was ist und kann Videoüberwachung? Ich finde es nochmal wichtig, ein bisschen auch den Begriff Videoüberwachung zu thematisieren. Ich habe als Aufhänger genommen ein Plakat, was die London Metropolitan Police jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, kursieren lassen hat. Da heißt es also, Tausende von Leuten machen Fotos jeden Tag. Was ist, wenn einer von ihnen was Böses im Schilde führt? Und darunter heißt es, vielleicht nicht mehr so gut zu lesen, Terroristen nutzen Überwachungen, um ihre Angriffspläne zu entwerfen. Sie machen Fotos, machen sich Notizen über Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Orte von CCTV-Kameras. CCTV ist der britische Begriff für Videoüberwachung, steht für Closed Circuit Television. Wenn Sie jemanden sehen, der so etwas tut, würden wir gerne wissen, lassen Sie einen erfahrenen Beamten entscheiden, welche Maßnahmen zu treffen sind. Was ich interessant an dem Plakat finde, ist, dass eben von Überwachung, Surveillance in dem Fall nur im Kontext der Terroristen, der angeblichen Terroristen, die da Fotos machen, gesprochen wird, wohingegen die Kameras selber ganz neutral als CCTV-Kameras geschildert werden. Dann gibt es eben unten die Hotline, die man anrufen kann, eben die vertrauliche Anti-Terrorist-Hotline, wo man also sozusagen zum Denunzieren aufgerufen wird, um angeblich sicherheitsrelevante Dinge zur Kenntnis zu geben. In Deutschland gibt es ja auch diese Begrifflichkeit Videoüberwachung über Videoschutz. Man muss aufpassen, wenn man bei manchen Innenministerien anfragt und dort fragt, wie sieht's denn aus mit Videoüberwachung in Sachsen-Anhalt, dann wird man häufig darauf hingewiesen, wovon reden Sie? Nein, das heißt bei uns Videoschutz. Was also auch nochmal, denke ich, so ein bisschen die Ambivalenz des Begriffs zeigt, also was den einen als Überwachung gilt, gilt den anderen als Schutz. Es gibt eben diesen Begriff des CCTV, Closed Circuit Television, was halt einfach nur heißt, es gibt eine Kamera, es gibt auf der anderen Seite den Monitor, eventuell noch ein Aufnahmegerät, die eben in einem geschlossenen Kreis, im Gegensatz zu eben dem Massenfernsehen, was sozusagen in den Äther gesendet wird und von mehr oder weniger jedem oder jeder empfangen werden kann, eben das praktisch, das eben ein Fernsehen ist, was nur in einem geschlossenen Kreis von Leuten zugänglich ist. Das Bundesdatenschutzgesetz wählt, um eben sich, sage ich mal, ein bisschen aus der Schlinge zu ziehen, den relativ neutralen Begriff der optisch-elektronischen Beobachtung. Das können letztlich Kameras jeder Art sein, die eben durch das Bundesdatenschutzgesetz praktisch gedeckt werden. Was ich denke, was wichtig ist, ist, dass also Videoüberwachung, auch wenn wir so, also die polizeiliche Videoüberwachung, ich würde nach wie vor bei dem Begriff der Videoüberwachung bleiben, nicht immer, wenn man sie sieht, der Erhebung oder Verarbeitung persönlicher Daten dienen. Also es gibt Tausende von Kameras in der Republik, die dienen der Verkehrsüberwachung. Die liefern der Polizei Überblicksaufnahmen, beispielsweise wenn man die A2 Richtung Flensburg hochfährt. Da ist, glaube ich, an jedem Kilometer oder wahrscheinlich noch häufiger hängt eine Kamera. Die liefern halt wirklich Bilder sozusagen, um der Polizei, der Verkehrspolizei dann einen Überblick zu bieten, ob da Staus sind oder ob Unfälle stattgefunden haben. Da werden keine Kennzeichen erhoben. Da ist auch nicht zu erkennen, wer in einem Auto drin sitzt. Also da werden keine persönlichen Daten erhoben. Entsprechend unterliegen solche Kameras auch nicht irgendwelchen datenschutzrechtlichen Regelungen. Auch muss man sagen, dass Kameras nicht immer sozialer Kontrolle dienen. Es gibt eine Fülle von Kameras, die irgendwelchen Betriebsabläufen, Überwachung von Betriebsabläufen dienen, wo relativ abstrakte und nicht personenbezogene Geschichten überwacht werden. Klassisches Beispiel wäre, wo zwar schon dann auch durchaus personenbezogene Daten erhoben werden, aber wo es nicht unbedingt um soziale Kontrolle dient, ist in Berlin beispielsweise die sogenannte Zugfahrer-Selbstabfertigung. Gibt seit Anfang der 80er Jahre in West-Berlin, aufgekommen mit der Automatisierung von U-Bahn-Betrieb, wo also eben den Fahrern, den Zugfahrern sozusagen als Ersatz für die Spiegel, die früher an den Bahnsteigen hingen, eben jetzt Bilder geliefert werden auf dem Monitor, sodass die sehen können, kann ich aus dem Bahnhof rausfahren, sind sozusagen alle Leute im Zug drin oder hängt da noch ein Kinderwagen irgendwie halb in der Tür drin, so dass es irgendwie eine Gefahrensituation ist. Also das will ich einfach nochmal eingangs sagen, weil ich denke, es ist schon wichtig zu sehen, dass Kameras per se nichts Teuflisches sind oder nichts Schlimmes, auch aus meiner Perspektive nicht. Videoüberwachung selbst ist, das denke ich, ist auch nochmal wichtig, immer eine soziotechnische Praxis. Ich würde es nie als eine Technik allein verstehen, sondern es ist eine Praxis und es ist entsprechend, hat man es mit sehr unterschiedlichen Formen und eben auch Funktionen zu tun, die diese Kameras erfüllen, weil sie eben, je nachdem, also es gibt Systeme, die sind gewaltig, also in Paris, im Großraum Paris, da der Nahverkehr, das sind 25.000 Kameras, die da praktisch das Netz der RATP überwachen, die integriert sind, wo es eine gemeinsame zentrale, großen Masterkontrollraum gibt. Und auf der anderen Seite hat man dann so klassische Geschichten wie, was weiß ich, Überwachung im Einzelhandel, wo irgendein Bild halt aufgespielt wird zur Kasse, wo vielleicht ein Band mitläuft, aber man eben sehen muss, dass also die Kassiererin, die da an der Kasse sitzt, auch letztlich kaum in der Lage sein wird, selbst wenn sie das vielleicht von Seiten ihrer Firma aus tun soll, neben dem Kassieren und all den anderen Tätigkeiten, die sie noch zu tun hat, in einem völlig durchrationalisierten Laden, wirklich jetzt effektiv da laden, die Diebstähle oder sowas zu verhindern. Und ich denke halt also, dass man so eine Systeme wie meinetwegen eine Videoüberwachung halt in irgendeinem Discounter nur schwer vergleichen kann mit einem 25.000 Kamerasystem, wie wir es eben im Pariser Nahverkehr haben. Das ist einfach nur mal so als Eingangsbemerkung, dass also Videoüberwachung ist meines Erachtens nicht gleich Videoüberwachung, sondern wenn man da über Funktionen und über auch Wirkung oder so redet, ist es sehr, sehr unterschiedlich, was es da gibt. Wie gesagt, Form- und Funktionsvielfalt der Überwachung. Was kann also Videoüberwachung? Ich würde sagen, das hängt ganz davon ab, wie sie gestaltet ist. So, jetzt einfach mal ein Versuch, ein bisschen zu ordnen, Räume der Überwachung. Wo wir dann auch nochmal halt dann, denke ich, wieder den Bogen zur Stadt finden. Also, und eben auch nochmal sehen, wie praktisch diese unterschiedlichen Formen und Funktionen sich auch in verschiedenen Räumen wiederfinden. Also ich habe es mal gegliedert einfach in staatliche Überwachung, dann die kommerzielle Überwachung, private, zivilgesellschaftliche Videoüberwachung, denn die gibt es ja letztlich auch. Also jeder von uns oder viele von uns werden ja inzwischen Foto- oder Kamera-Handys haben, mit denen sie letztlich auch ein kleines Video machen können oder so. Auch das wäre ja theoretisch unter bestimmten Umständen eine Videoüberwachung. Also auch das einfach nochmal kurz gesagt. Dann habe ich öffentliche Räume sozusagen in der Zeile, halböffentliche Räume und private Räume. Wir haben an der Schnittstelle private Videoüberwachung, öffentliche Räume. Ganz klar die polizeiliche Videoüberwachung bei Demonstrationen, eventuell im Rahmen von Strafverfolgung, im Umfeld sogenannter gefährdeter Objekte, dann die Überwachung gefährlicher Plätze und natürlich die Verkehrsüberwachung. Wir haben Überwachung halböffentlicher Räume durch die Polizei, durch die Bundespolizei auf Bahnhöfen, Flughäfen, die Überwachung der Landespolizei eventuell in Netzen des Nahverkehrs. Und wir haben die staatliche Videoüberwachung eben privater Räume im Rahmen des großen Speerangriffs, der jetzt mit der Novelle des BKA-Gesetzes kam das Thema ja wieder auf, wobei ja dann auch viele Leute überrascht zur Kenntnis genommen haben, dass das ja eine Sache ist, die schon seit längerem eigentlich in vielen Landespolizeigesetzen festgeschrieben ist, dass eben die Polizei unter bestimmten Umständen auch in Privaträumen filmen darf. Wir haben dann die kommerzielle Videoüberwachung, beispielsweise Fassadenüberwachung zur Erfassung des Straßenlandes oder eben also des angrenzenden Straßenlandes und der Fassaden. Häufig geht es eben um meinetwegen Videoüberwachung zur Zugangskontrolle, damit eben die Pförtner halt bei Zeiten sehen oder auf Distanz sehen können, wer steht da an der Eingangstür, können sie die reinlassen oder nicht. Oder es geht um die Abwehr von Graffiti, ähnliche Geschichten. Dann haben wir die kommerzielle Videoüberwachung halböffentlicher Räume, zum Beispiel Überwachung im Einzelhandel. Das war das Beispiel, was ich vorhin brachte. Wobei das natürlich sich häufig auch überschneidet mit einer Überwachung, gerade im Einzelhandel. Wir hatten den Fall Lidl kürzlich und andere, wo dann eben im Einzelhandel weniger die Kunden oder die Konsumentinnen überwacht werden, sondern es eigentlich primär auch gegen das eigene Personal geht, was ja letztlich in seinem Arbeiten überwacht werden soll oder eben auch, dass da eventuell Diebstähle durch die eigene, also der Schwund sozusagen durch das eigene Personal minimiert werden soll. Wir haben Überwachung in Bahnhöfen oder im Nahverkehr zur Durchsetzung des Hausrechts. Und wir haben letztlich natürlich in privaten Räumen auch die Arbeitsplatzüberwachung. Es gibt genug Fälle, wo also auch in eben nicht öffentlich zugänglichen Räumen, Büroräume oder Ähnliches überwacht werden. Ein Großteil dieser Sachen mache ich noch das letzte sozusagen, private oder zivilgesellschaftliche Videoüberwachung. Ich finde es nicht so leicht mit den Begriffen. Es gibt so Neighborhood Watch-Initiativen, wo also in Großbritannien beispielsweise Leute sich als Privatpolizisten ihres Viertels aufgespielt haben. Großbritannien hat eine sehr andere Datenschutztradition als wir, sodass da eben die dann wirklich in öffentlichen Raum Kameras gehängt haben, die sie zu Hause in ihrem privaten Kontrollraum ausgewertet haben, um dann eben, ja was weiß ich, entsprechend Dinge an die Polizei weiterzugeben. Und wir haben die sogenannten Videovigilanten als Demo-Beobachter. Auch das, finde ich, ist eine Form der Überwachung. Man kann sagen, das ist Gegenüberwachung, weil es da letztlich um die Dokumentation von Polizeigewalt auf Demonstrationen geht. Das ist hier eine Sache in der Bundesrepublik, die, sag ich mal, rechtlich auf tönenden Füßen steht, weil immer wieder, wenn sowas gemacht wird, die Polizei sagen kann, hoch, ihr verletzt aber das Recht am eigenen Bild des Polizisten. Und damit, sag ich mal, praktisch die Demo-Beobachtung schwer einsetzbar ist, um da Polizisten zu belangen. Es gibt aber andere Beispiele wie Israel oder beziehungsweise die besetzten Gebiete, die besetzten palästinensischen Gebiete, wo eben Menschenrechtsorganisationen an Palästinenser Videokameras verteilen, auch um Menschenrechtsverletzungen durch israelisches Militär zu dokumentieren. Auch das, denke ich, ist eine Form der Überwachung. Wir haben dann private Videoüberwachung in halböffentlichen Räumen. Hier kommen eben so diese Handykameras zum Einsatz, wo es inzwischen in vielen, auch in der ganzen Welt Beispiele gibt, wo dann beispielsweise irgendwelche Saunen oder Fitnessclubs oder so inzwischen Regelungen erlassen, dass eben bitte nicht in ihrem Fitnessclub Handykameras benutzt werden, weil eben die Gefahr besteht, dass da das Persönlichkeitsrecht der anderen Besucher oder Besucherinnen eben verletzt wird. Und zu guter Letzt auch private oder zivilgesellschaftliche Videoüberwachung in Privaträumen, Beispiel Nannycams oder natürlich auch immer mehr ja das, was jetzt die Babyphones ablöst, eben dass es nicht mehr nur eine Audioüberwachung des eigenen Kleinkindes ist, sondern dass da eben Kameras sozusagen im Kinderzimmer installiert werden, um das eigene Kind halt zu überwachen. Auch da, denke ich, hat es diesen Aspekt wieder Videoschutz. Man kann sich jetzt fragen, ich finde es ein bisschen fragwürdig, was da passiert, aber den Eltern gibt es eine Sicherheit, weil sie der Meinung sind, sie können dann eben den plötzlichen Kindstod verhindern oder sonst was. Und natürlich Nannycams, die dann eben, nachdem es ja, weiß ich nicht, vor einigen Jahren mal zu einem Fall gekommen ist, für irgendeine Babysitterin, wo es zum Todesfall kam, weil eine Babysitterin, glaube ich, ein Kind fallen gelassen hat, wo dann eben eine Hysterie in den Vereinigten Staaten losging und jetzt mehr und mehr eben Dinge auf den Markt geworfen werden, wie kleine Teddybären, die dann geheime Kameras sozusagen hinter ihren Augen haben, damit eben die eigenen Babysitter überwacht werden können in ihrem Tun und Lassen. Das soll nochmal veranschaulichen, dass eben die Videoüberwachung ein sehr vielfältiges Phänomen ist, was man auch sehr unterschiedlich bewerten kann. Also ich denke, man hat eben diese Form der Dokumentation von Polizeigewalt, würde ich anders bewerten als eben die Videoüberwachung, den großen Sperrangriff durch die Polizei in Privatwohnungen. Ich habe hier als orange markiert eigentlich die Bereiche, die ich denke, die jetzt für diese Themenreihe neoliberale Stadt interessant sind. Die würde ich auch als, Toll Collect ist eine private, also das wäre eine kommerzielle Videoüberwachung öffentlicher Räume, würde ich sagen. Also weil es Toll Collect ist, wenn es der Staat natürlich wiederum anzapft, was ja im Gespräch ist, wäre es eine staatliche Videoüberwachung auch öffentlicher Räume. Ich habe eben, also diese vier Felder, die hier orange markiert sind, das sind so die Bereiche, die ich eben sehen würde, die praktisch diesen städtischen Bezug haben, also die jetzt im Rahmen dieser Themenreihe von Interesse sind. Und wo sich also in den letzten, sag ich mal, 10, 20 Jahren massiv was geändert hat. Man kann, wenn man das historisch ein bisschen zurückverfolgt, sagen, also bis auf die Überwachung von öffentlichem Straßenland zur Verkehrsüberwachung, die es schon seit den späten 50er Jahren gibt, dass dann eben wirklich seit den 70er, 80er Jahren eben die Überwachung des Einzelhandels und eben auch von Shopping Malls massiv zugenommen hat. Und sich eben da in diesem Konkurrenzdruck, dass öffentliche Räume oder Innenstädte zunehmend jetzt mit Shopping-Malls und diesen großen Einkaufszentren auf der grünen Wiese konkurrieren, die eben, sag ich mal, mit Videoüberwachung so eine Atmosphäre von vermeintlicher Sicherheit und Sauberkeit für die überwachten Räume durchsetzen wollen, dass da eben Innenstädte mit konkurrieren und entsprechend städtische oder kommunale Entscheidungsträger der Meinung sind, man müsste es ihnen gleich tun und eigentlich die Stadt oder die Innenstadt zu einer, sag ich mal, Shopping-Mall überspitzt gesagt, umgestalten. Auch die Überwachung der Bahnhöfe ist zumindest hierzulande ja eine Sache, die auch sehr stark im Kontext des, sag ich mal, dieser ganzen Neugestaltung von Bahnhöfen und Umgestaltung von Bahnhöfen zu großen Einkaufszentren damit einhergegangen ist. Es gibt dieses 3S-Programm, Service, Sicherheit, Sauberkeit der Deutschen Bahn, was, glaube ich, seit Mitte der 90er irgendwie aufgelegt worden ist, was praktisch gleichzeitig eben aufgelegt wurde mit einer sogenannten Renaissance der Bahnhöfe, dass die Bahnhöfe eben wieder zu dem Kern neuer Innenstädte werden und eben so ihre Schmuddel-Image als Treffpunkt von Drogenszenen oder eben auch einem Rotlichtmilieu irgendwie sozusagen dieses Image loswerden wollen. Man eben versucht, Einzelhandel in die Bahnhöfe zu holen und das eben mit einer massiven Videoüberwachung an zumindest den größeren Bahnhöfen entsprechend absichern möchte. Es ist so, dass das diffundiert auch inzwischen in wesentlich kleinere Bahnhöfe. Vor 2 Jahren hat die Bahn mal gesagt, man überwacht inzwischen 3000 oder mit 3000 Kameras überwacht man inzwischen Bahnhöfe in der Republik. Größere Bahnhöfe wie Frankfurt, da hängen dann 160 Kameras. Die laufen erstmal in der 3S-Zentrale im Bahnhof auf, wo man eben auch sagen muss, da geht's zwar auch um durchaus eine Verdrängung oder die Durchsetzung der Hausordnung, und wenn man sich mal die Hausordnung der Deutschen Bahn anguckt, da sind eben so Dinge wie der Konsum von Alkohol, das Verteilen von Flugblättern, das Spielen von Musik oder so in Bahnhöfen untersagt, beziehungsweise an eine Genehmigung der Bahnhofsleitung gebunden. Es geht aber bei dieser 3S-Geschichte auch um ganz andere Geschichten, nämlich dass beispielsweise das Reinigungspersonal oder so auf dem Bahnhof koordiniert wird. Das sind also, wenn man so will, eigentlich Managementzentralen für den Betrieb dieses Bahnhofs. Also da wird dann sozusagen geguckt, hoch, da gibt es eine Pfütze vor der Rolltreppe, das ist gefährlich, also dirigiert man dann entsprechend da die Reinigungskolonne hin. Arbeitet aber eben auch im Rahmen dieser 3S-Zentralen mit der Bundespolizei zusammen, die dann eben in einem getrennten Raum in den Zentralen temporär sitzen, um meinetwegen Großrazzien gegen, was weiß ich, Taschendiebe zu koordinieren oder natürlich bei Fußballspielen, das ist auch ein ganz klassischer Fall, wo die Bundespolizei in diesen 3S-Zentralen sitzt, eben die An- und Abfahrt der Fans zu überwachen. Es ist vor, ich glaube, kurz vor der Fußballweltmeisterschaft hat man dann einen Masterkontrollraum am Potsdamer Platz in Berlin eröffnet, wo es, so hieß es zumindest damals, man Zugriff auf jede Kameras an deutschen Bahnhöfen hat. Das heißt, es ist eben ein mehrstufiges System. Es gibt sozusagen die 3S-Zentralen als regionale Zentrale, wo eben die auf die Kameras des Bahnhofs Zugriff haben, wo man dann aber häufig auch noch Kameras, Zugriff auf Kameras der umliegenden Bahnhöfe Zugriff hat. Und dann gibt es eben diesen Masterkontrollraum, wo eben wie im Beispiel bei dieser Fußball-WM eben wirklich Einsätze sozusagen landesweit koordiniert werden können. Ich will mich jetzt praktisch diesem Punkt polizeiliche Videoüberwachung oder staatliche Videoüberwachung in öffentlichen Räumen, dem will ich mich jetzt zuwenden. Achso, kurz noch was zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, weil eben auch, denke ich, nochmal man sehen muss, bei dieser Vielfalt von Videoüberwachung, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik sehr, sehr unterschiedlich sind. Es ist natürlich als, sage ich mal, alles Überwölbende, gibt es dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Vielleicht kurz dazu, das ist 1983 vom Bundesverfassungsgericht deklariert worden im Rahmen des Volkszählungsurteils. Da gab es eben massive Proteste gegen die damals geplante Volkszählung. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals abgeleitet aus Artikel 1 der Menschenwürde und aus Artikel 2 dem Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, hat es abgeleitet aus diesen beiden Grundgesetzartikeln das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Kurz gesagt geht es darum, dass sozusagen eigentlich jede Form der Überwachung, jede Form der Erhebung personenbezogener Daten, das muss nicht nur Videoüberwachung sein, das ist im Prinzip jede Form von Datensammlungen, wo es um personenbezogene Daten geht, einen Grundrechtseingriff darstellt, der nur dann legal ist, wenn es sozusagen das Einverständnis des Datensubjekts, also der Menschen, deren personenbezogene Daten erfasst werden, wenn dieses Einverständnis vorliegt, oder eben wenn ein berechtigtes öffentliches Interesse daran besteht. Nun geht man zum Beispiel davon aus, dass wenn ich einen Laden betrete, was weiß ich, einen Bäcker bei mir um die Ecke, wo Kameras inzwischen hängen, man staunt ja, wo Kameras inzwischen überall zu sehen sind, dann geht man davon aus, dass ich, wenn das ausgeschildert ist, darüber informiert bin und es deswegen meine freiwillige Entscheidung ist, sozusagen mich in diesem Laden videoüberwachen zu lassen. Also insofern, damit wäre dann diese eine Voraussetzung gegeben, dass das Prinzip der Freiwilligkeit gilt, indem ich diesen Laden betrete. Ich bin darüber informiert und ich könnte ja vielleicht auch zu einem anderen Bäcker gehen, der noch nicht überwacht ist. Und damit wäre dieser Grundrechtseingriff legal. Das andere ist eben diese Frage des überwiegenden, die Frage des überwiegenden Allgemeininteresses, wo es eben darum geht, dass ich als Bürger oder Bürgerin nicht freiwillig überwacht werde, wie es eben bei einer polizeilichen Überwachung ja häufig der Fall ist, dass ich mir das eben nicht aussuchen kann, ob ich auf einer Demo gefilmt werde oder nicht. Und da wird eben gesagt, es muss ein öffentliches Interesse vorliegen. Das wird dann ja in den meisten Fällen mit einem Sicherheitsinteresse gerechtfertigt. Da geht es dann halt von der Formulierung her, es ist dann immer die Gefahr oder die Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Und es gibt eben, dann muss also neben diesem überwiegenden Allgemeininteresse, muss es eine gesetzliche Grundlage dann vorliegen und es muss das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt sein, so zumindest das Recht. Oder das Bundesverfassungsgericht. In der Bundesrepublik sind es ungefähr knapp 40 Gesetze, die Videoüberwachung regeln. Es gibt zum Beispiel den Paragraphen 6b des Bundesdatenschutzgesetzes, der regelt die Videoüberwachung oder die optisch-elektronische Beobachtung, wie es im Bundesdatenschutzgesetz heißt, von allen Formen der privaten Überwachung, also eben die Überwachung im Einzelhandel, die Überwachung der Deutschen Bahn, ähnliche Geschichten. Und er regelt die Überwachung durch Bundesbehörden. Wenn ich also beispielsweise in Berlin das Bundesumweltministerium betrete, da werde ich gefilmt, da steht aber nicht die Polizei hinter, sondern nur ein Pförtnerdienst des Umweltministeriums. Und auch das ist dann sozusagen eine Sache des Paragraphen 6b Bundesdatenschutzgesetz. Das sagt unter anderem, dass das klar muss ein klarer Hinweis auf die Kamera bestehen und dann gibt es eben noch Regelungen, was mit den Daten wie zu passieren hat. Dann gibt es die Paragraphen 12a und 19a des Versammlungsgesetzes. Da geht es eben um die Überwachung politischer Versammlungen oder eben Demonstrationen. Das ist die Rechtsgrundlage für die Überwachung von Demonstrationen durch die Polizei. Dann gibt's das Bundespolizeigesetz, das regelt die Videoüberwachung durch die Bundespolizei an Bahnhöfen, Flughäfen, Grenzen und im Umfeld bestimmter Verfassungsorgane, also beispielsweise das Bundespräsidialamt in Berlin oder das Kanzleramt, da überwacht die Bundespolizei. Das sind Dinge, die wiederum durch das Bundespolizeigesetz geregelt werden. Es gibt das BKA-Gesetz, das regelt die Videoüberwachung durch das BKA. Also das ist jetzt noch das alte BKA-Gesetz sozusagen, nicht in der noch nicht novellierten Fassung, wo es geht um den Personenschutz des BKAs. Das BKA ist unter anderem zuständig für die Überwachung oder für den Personenschutz von Angehörigen der Verfassungsorgane, also meinetwegen Bundespräsident oder auch ehemalige Bundespräsidenten Richards von Weizsäckers Haus in Berlin. Da hängen Kameras davor, da sitzt das BKA hinter. Das sind eben Dinge, die werden durchs BKA-Gesetz geregelt, aber auch die Überwachung zum sogenannten Eigenschutz von meinetwegen Informanten, die das BKA in, was weiß ich, irgendwelchen, was weiß ich, ein Informant des BKA trifft sich in einem Hotelzimmer mit irgendwelchen Leuten, dann kommen eben so Fragen von Eigensicherung ins Spiel. Dann gibt es die Strafprozessordnung, da geht es eben um die Erhebung im Rahmen von Strafermittlungen. Ein Kollege von mir, der in, glaube ich, der übernächsten Veranstaltung kommen wird, der hat da leidvolle Erfahrungen mitgemacht, weil ihm eben vorgeworfen wurde, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein und im Rahmen der Strafermittlung gegen diese mutmaßlich terroristische Vereinigung, ist ja inzwischen fallen gelassen, man redet jetzt nur noch von einer kriminellen Vereinigung, im Rahmen dieser Strafermittlung ist eben massiv videoüberwacht worden, also da sind eben Hauseingänge überwacht worden von eben diesem Kollegen. Und natürlich kommt es auch in diversen anderen Fällen zum Einsatz. Dann gibt es das Kunsturheberrechtsgesetz, da geht es um das Recht am eigenen Bild. Das gilt hauptsächlich für die Veröffentlichung. Also da geht's, ich kann erstmal aufnehmen, so viel ich will, wichtig, oder in das Kunsturheberrechtsgesetz kommt ins Spiel, wenn ich die Bilder dann veröffentlichen will. Und da müsste theoretisch, außer es handelt sich um Personen von öffentlichem Interesse, da muss sozusagen auch wiederum das Einverständnis dieser Person vorliegen. Also ich könnte jetzt hier kein Foto von einem von euch machen und das dann ins Internet stellen oder in einer Zeitung publizieren. Da müsste ich vorher theoretisch um Erlaubnis fragen. Ich frage mich manchmal, wie das so ist mit dieser ganzen Berichterstattung aus den Ländern des Südens, wo ja also relativ brutal die Leute in Szene gesetzt werden. Ich vermute mal, da liegt in den seltensten Fällen eine Einverständniserklärung der Leute vor. Aber gut, also so unterschiedlich wird Recht gehandhabt auf der großen, weiten Welt. Dann haben wir natürlich noch die Landesdatenschutzgesetze, wo es im Kern um die Überwachung an Einrichtungen des Landes jeweils geht, also beispielsweise der Landtag in Thüringen, der vermutlich, also ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber wo ich vermute, da werden Kameras im Umfeld des Landtages hängen oder irgendein, was weiß ich, eine andere Geschichte, wo irgendein Amt oder so Innenräume oder eben auch den Außenbereich irgendwie überwacht, da werden Landesdatenschutzgesetze greifen. Und dann gibt's, und das ist jetzt der Fall und praktisch die Geschichte, die ich im Folgenden erzählen will, die ganzen Sondereingriffsnormen der Landespolizeigesetze. Und das ist dann eben die polizeiliche Überwachung zur Gefahrenabwehr durch eben die Landespolizei. Mit Ausnahme eben dieser Überwachung von Demonstrationen. Herr, bitte. Ja, das... Ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Da es allerdings in den meisten Fällen ja dann, sage ich mal, um nicht öffentlich zugängliche Räume geht, habe ich das draußen gelassen. Aber klar, mit so Fällen wie Lidl oder so wird es natürlich, denke ich, immer stärker bewusst, dass... Ja, genau. Also im Prinzip muss eine Zustimmung des Betriebsrats vorliegen. Das ist bei Lidl ein Problem und das ist natürlich bei kleineren Läden wiederum das Problem, die keinen Betriebsrat haben. Also mir erzählte mal neulich ein Bekannter, der einen Tankstellen betreibt, der da also massiv seine eigenen Leute überwacht. Das ist eine so kleine Tankstelle, dass also da der Betriebsrat nicht angehört werden kann und vermutlich die Leute auch nichts über ihre eigenen Rechte wissen. Das ist dann nochmal der andere Punkt. Also praktisch, wenn man jetzt so Kameras in der Stadt sieht, ist eben immer wirklich die Frage, welches Recht greift für welche Kamera, dass man einfach nochmal sehen muss, es hängt immer davon ab, wer ist der Überwacher, also wer ist der Verantwortliche, Um welchen Ort handelt es sich? Ist es ein öffentlicher Ort? Ist es ein öffentlich zugänglicher Ort? Oder ist es eben, sind es Privaträume? Und was ist der Zweck der Überwachung? Also das ist eben, denke ich, immer noch mal im Hinterkopf zu behalten. Es sind eben Kameras nicht nur technisch oder soziotechnisch sehr, sehr unterschiedlich, sondern auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind sehr unterschiedlich. Ich will jetzt eben noch mal praktisch ein bisschen darstellen oder nachzeichnen, die Überwachung öffentlicher Straßen und Plätze in der alten, ich betone das in der alten Bundesrepublik, weil ich praktisch die Überwachung in der DDR, die Videoüberwachung in der DDR mal außen vor lasse. Die hat es gegeben, relativ spät im Vergleich zur alten Bundesrepublik. Also meines Wissens hat das erst in den 80er Jahren angefangen. Da war einfach, sage ich mal, man technisch dem Westen hinterher. Allerdings hat es dann natürlich gerade in der Wendezeit eine Rolle in Leipzig und Berlin gespielt. Es hat, wie ich vorhin schon sagte, seit Ende der 50er Jahre gibt es eben Polizeikameras, die auf Straßen, im öffentlichen Straßenland aufgehängt werden zur Verkehrsüberwachung, hat in München 1958 begonnen und hat dann relativ schnell auch Einzug in anderen Großstädten gehalten. Es ging dabei eigentlich immer um eine sogenannte personalarmes Management von Verkehrsströmen. Also da ging es noch nicht um Personenüberwachung. Es gibt dann Beispiele schon aus den 70er Jahren in Hannover, wo sozusagen mit einer besseren Technik natürlich auch diese Verkehrsüberwachung durchaus in der Lage war, Personen auch zu identifizieren und man dann in den 70er Jahren in Hannover auch schon damit angefangen hat, eben Randgruppen, Punks, die sich da am Kripp getroffen haben, zu überwachen. Das sind aber eben frühe Beispiele und ich denke auch recht vereinzelt, also noch nicht mit dem zu vergleichen, was wir dann seit den 90er Jahren haben. Aber diese Verkehrsüberwachung ist natürlich für die Polizei immer verführerisch, wurde eben dann auch seit den 60er Jahren häufig eingesetzt zur Demo-Überwachung, wo man auch sehen muss, ging es auch wenn da nicht Personen identifiziert werden konnten, konnte natürlich, sage ich mal, schon der Gehorsam so eines Demonstrationszuges entsprechend kontrolliert werden. Halten die sich an die polizeilich vorgegebene Demonstrationsroute oder brechen da Leute aus oder so? Dafür waren natürlich auch Kameras der Verkehrsüberwachung immer recht hilfreich. Es gibt dann vereinzelt Versuche zur Überwachung öffentlicher Straßen und Plätze, eben halt wie gesagt Hannover jetzt als Beispiel, und dann gibt es eben in den frühen 80er Jahren am Einsatz zur Strafverfolgung und zur Bekämpfung der Roten Armee-Fraktion, gibt da ein relativ massives System, was man im Raum Heidelberg, glaube ich, 81, 82 aufgebaut hat, wo also damals der BND mit drin hing, das BKA, also wo, sage ich mal, wirklich der Kern sozusagen des staatlichen Gewaltapparates sich irgendwie zusammengetan hat, um sich technisch auszutauschen und eben auch, sage ich mal, Expertise zusammenzubringen und das als ein Testfeld auch genutzt hat, um damals hochrangige NATO-Generäle gegen Anschläge der Roten Armee-Fraktion zu schützen. Es gab dann aber, und man muss sagen, also dass als das damals bekannt wurde, diese Überwachung im Rahmen der Antiterrorhysterie Anfang der 80er, da titelte der Spiegel damals schon eben auf dem Weg in den Überwachungsstaat, Fragezeichen, und hat eine Fülle von Beispielen gebracht, wo es also durchaus das BKA damals noch unter der Regie von Horst Herold, der irgendwie so eine Vision hatte, dass die Polizei so eine sozialhygienische Funktion übernehmen könnte, und sozusagen eigentlich alles möglichst weiß, um das Verbrechen schon im Keim zu ersticken, also fast schon so eine Minority Report-ähnliche Pre-Crime-Vision hatte. Und die eben dann auch angefangen haben, neben diesen Kameras in Heidelberg, man auch irgendwie in der B-Ebene sozusagen des Nahverkehrs in Frankfurt angefangen hat, irgendwie Kameras zu installieren. Und ich denke, die Sorgen, die der Spiegel damals natürlich auch damals ja schon in seiner üblichen, vielleicht etwas stilisierten oder übertriebenen Art getragen hat, waren durchaus berechtigt. Es kam dann aber eben dieses Volkszählungsurteil, was ich ja sozusagen auf der letzten Folie schon mal erwähnt hatte, wo eben dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung deklariert wurde. Das Recht selber wurde damals von Leuten durchaus als Magna Carta des Informationszeitalters gelobt und man hatte also große Hoffnung, dass sozusagen der Weg in den Überwachungsstaat irgendwie damit gebremst werden könnte. Man muss aber sehen, dass also gerade im Polizeirecht vielfach erstmals um eine Legalisierung bestehender Praktiken. Also die Polizei hat praktisch darauf reagiert, indem man gesagt hat, okay, es gibt dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung und wir reagieren jetzt darauf. Man hat teilweise Anlagen abgebaut, also diese Sachen in Frankfurt oder so sind dann erstmal gestoppt worden, aber man hat sozusagen die Pläne dieser Überwachung eben nicht sozusagen aus den Schubläden in die Mülltonnen geworfen, sondern hat gesagt, okay, das ist natürlich nach wie vor eine interessante Vorstellung, die man da hat, also müssen wir es einfach entsprechend des Rechts auf Information oder entsprechend diesen, den Vorgaben des Volkszählungsurteils legalisieren. Das heißt einfach, dass man bestehende Praktiken, wie eben Einsatz bei Strafverfolgung, polizeiliche Überwachung von Demonstrationen, dann verrechtlich hat. Also einfach entsprechende eben Sondereingriffsnormen im Polizeirecht geschaffen hat. Das allererste, was eben in dieser ganzen Serie, die ja bis heute nicht abreißt, gemacht wurde, war, dass man das Versammlungsrecht entsprechend ergänzt hat und eben über diese vorhin genannten Paragraphen praktisch die Praxis der Polizei, die, wie gesagt, lange, ja seit 20 Jahren geübte Praxis der Polizei, Demonstrationen zu überwachen, eben legalisiert hat, ganz explizit legalisiert hat, sehr klare oder, also sehr, sag ich mal, nee, klar sind sie, finde ich nicht, wenn man es liest, also es ist nicht besonders verständlich oder klar, was, wann die Polizei das eigentlich darf. Es ist letztlich auch der Willkür meines Erachtens des Einsatzleiters überlassen, wann eine Demonstration überwacht werden kann oder nicht. Also einem, denke ich schon, weitgehend der demokratischen Kontrolle entzogen. Aber zumindest hat es alles sozusagen seine Richtigkeit im Sinne, dass es eine Rechtsgrundlage gibt. Ähnlich bei der Strafprozessordnung, Ergänzung der Strafprozessordnung Anfang der 90er Jahre, wo eben im Rahmen praktisch der Novellen zur Bekämpfung oder zur, es gab dieses OK-Gesetz, das Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, wo eben dann auch die Videoüberwachung im Rahmen der Strafverfolgung legalisiert worden ist. Und dann, und das ist dann praktisch eine Sache, die Ende der 80er Jahre auch an, oder Ende der 80er mit, oder bis Mitte der 90er Jahre, dass eben in Landespolizeigesetzen auch entsprechende Rechtsnormen, Sondereingriffsnormen eingefügt werden. Am ehesten damals halt die Überwachung sogenannter gefährdeter Objekte. Das sind eben beispielsweise Einrichtungen der Landesbehörden, was weiß ich, eben der Landtag, Regierungssitze oder so, wo es eben im Rahmen des Objektschutzes halt Kameras, Synagogen, da komme ich sozusagen am Beispiel Erfurt noch drauf, genau, Synagogen, jüdische Friedhöfe in Berlin, ähnliches, also wo sozusagen im Rahmen dieser, über des Schutzes gefährdeter Objekte videoüberwacht werden kann. Und es kommt dann Der andere Punkt, auch noch eine Ergänzung der Polizeigesetze, ist die Überwachung nicht politischer Großveranstaltungen, die eben nicht durchs Versammlungsgesetz gedeckt sind. In den meisten Fällen geht es um Fußballspiele, wo ja auch seit, sag ich mal, seit praktisch den Hooligan-Exzessen in Mitte der 80er Jahre eben die Polizei auch verstärkt, eben das An- und Abreisen der Fans oder natürlich auch das Geschehen im Stadion videoüberwacht, dass eben auch das verrechtlicht wurde und damit halt auf eine Rechtsgrundlage gestellt wurde. Es gibt dann aber halt, das ist jetzt diese besondere Form, die Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze. Es wird immer geredet von der Überwachung gefährlicher Orte, die praktisch in den 90er Jahren eigentlich erst losging. Diskussionen ging hauptsächlich, oder an Leipzig hat sich entzündet. Es gab 1986 ein Pilotprojekt zur polizeilichen Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze in Leipzig. Parallel dazu in Leipzig, wobei das in Westerland, Sylt, in Schleswig-Holstein, wo das allerdings nicht so stark diskutiert wurde. Leipzig hat sich dann eben, sage ich mal, als nachdem die Polizeidirektion ihr eigenes Projekt als erfolgreich evaluiert hat, hat sich Leipzig zu einem Mekka von Polizeipraktikern entwickelt, wo einfach vielfach Leute hingegangen sind, also Praktiker aus anderen Bundesländern hingegangen sind, sich das angeguckt haben, sich das erklären lassen haben, meine Erfahrungen miteinander ausgetauscht hat und eben Leipzig damit auch immer wieder eine öffentliche Diskussion sozusagen herhalten musste für das Argument, Videoüberwachung wäre ja so erfolgreich. Es ging damals um die Überwachung sozusagen des Bahnhofsumfeldes, wo eben im der Leipziger Hauptbahnhof renoviert wurde, saniert wurde, unter diesem 3S-Programm und man dann eben auch angefangen hat, das Umfeld des Bahnhofs eben polizeilich zu überwachen. Es ging ganz explizit um eine Aufweichung, wie das im Polizeijargon heißt, einer Drogenszene, die eben da rund um den Leipziger Hauptbahnhof existiert hat, wo ganz klar war, die sind unter Umständen auch verantwortlich für Eigentumsdelikte, also weiß nicht, das Aufbrechen von Autos, aber man hat sich eben auch an der Präsenz dieser Drogenszene allgemein gestört und es eben ganz klar war, man möchte diese Drogenszene zerstreuen und eben auch aus diesem Bahnhofsbereich, aus diesem Bahnhofsumfeld verdrängen. In Westerland, das ging um eine Überwachung der Fußgängerzone, wo sich Punks in der Hochsaison, sage ich mal, versammelt oder also wo Punks eben in dieser Fußgängerzone gelagert haben und da eben die erholungssuchenden Kurgäste, die sich gestört fühlten. Ja. Wobei, also ich war einmal in Westerland, find's ehrlich, also das ist nicht so schickimicki, wie man meiner glaubt, aber wie auch immer, also da ging es auch, und das ist auch belegt, dass es ganz klar eben gegen diese dort lagernden Punks ging. Das war allerdings im Gegensatz zu Leipzig keine dauerhafte Überwachung, die sozusagen das ganze Jahr über vollzogen wurde, sondern eben nur in der Hochsaison und dann vermutlich auch nachts die Kameras abgeschaltet wurden oder so. Die ist dann allerdings Ende der 90er Jahre eingestellt worden. Kann aber, soweit ich weiß, jederzeit aktiviert werden, also die Kameras hängen noch da. Aber Leipzig existiert bis heute. Durchgängig praktisch seit 96 läuft die Überwachung in Leipzig. Und wie gesagt, die Polizei selber, die Polizeidirektion war der Meinung, man war erfolgreich. Und Leipzig ist also sozusagen der Kronzeuge, wenn man so will, für die Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze in der Bundesrepublik. Ist er dann, nachdem es sozusagen gegen Ende, also Leipzig folgend, waren es insbesondere Städte in den fünf neuen Bundesländern, die dann gefolgt sind. Ich finde es interessant, dass sozusagen Ostdeutschland eigentlich das Testbett für Videoüberwachung in der Bundesrepublik war. Es waren dann Dresden, Halle, Magdeburg, glaube ich, also vier Städte, die bis Ende der 90er Jahre eben in ostdeutschen Bundesländern überwacht haben. Und es kam dann um 2000 oder gegen Ende der 90er Jahre, ist praktisch Videoüberwachung in der öffentlichen Diskussion immer, sage ich mal, ein immer größeres Thema geworden, sodass es dann auf Betreiben der CDU nicht überraschend 2000 zu einem Beschluss der Innenministerkonferenz kam, wo man also einstimmig erklärt hat, Videoüberwachung könnte oder wäre ein erfolgversprechendes Mittel zur Hilfe der Polizeiarbeit. Und aber auch, und das ist, denke ich, immer wichtig in der Diskussion, zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürger. Also es geht nicht nur sozusagen um die objektive Sicherheit, wird da wirklich Kriminalität mit verhindert, ja oder nein, sondern eben auch, dass die Bürgerinnen und Bürger sich unter den Kameras oder mit dem Wissen um Kameras in ihrer Innenstadt sicherer fühlen würden. Es hat dann eben im Gefolge dieser Innenministerkonferenz eine Serie von Polizeirechtsnovellen gegeben, die also eine Legalisierung dieser neuen Praxis, dieser besonderen Form der Videoüberwachung sogenannter gefährdeter Orte, also angeblicher Kriminalitätsschwerpunkte, die das legalisieren. Und es ist heute so, dass die Situation ist, dass also alle 16 Bundesländer mit Ausnahme Berlins die Möglichkeit dieser Überwachung, polizeilichen Überwachung öffentlicher Straßen und Plätze legalisiert haben. Die sind im Detail ein bisschen unterschiedlich, also wie da sozusagen der gefährliche Ort oder vermeintlich gefährliche Ort definiert ist, ist unterschiedlich. Manchmal ist davon Orte, an denen Straftaten verabredet, geplant, durchgeführt werden. Manchmal ist von Straftaten mit erheblicher Bedeutung die Rede. Manchmal gibt es dann so sehr kryptische Geschichten, wie wenn die Qualität des Ortes zu Straftaten ermutigen könnte, wie es in Nordrhein-Westfalen heißt, wo man also wirklich der Meinung sein kann, das kann ja im Prinzip jeder beliebige Ort irgendeiner Großstadt sein. Also wie gesagt, im Detail sind die unterschiedlich, aber es ist faktisch so, dass also in allen, mit Ausnahme Berlins, in allen Ländern eben so eine Rechtsgrundlage existiert und die Polizei theoretisch die Möglichkeit hätte, das zu tun. In Berlin, glaube ich, ist die besondere Situation. Zum einen haben wir einen rot-roten Senat seit, glaube ich, 2002 oder ich weiß gar nicht mehr genau, oder der das dann eben als an die Macht kam verhindert hat. Es wäre fast so weit gewesen, dass die CDU sich damals noch in der Großen Koalition mit ihren Forderungen nach einer Videoüberwachung durchgesetzt hätte. Dann ist sie gekippt anhand dieses Bankenskandals. Und die rot-rote Koalition sagt bis heute, man möchte keine Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze in Berlin. Hat allerdings im Bereich des Schutzes gefährdeter Objekte, Überwachung im Nahverkehr oder so, ist man da durchaus auch praktisch dem Bundestrend gefolgt. Man muss aber dazu sehen, dass natürlich die Bundespolizei in der Hauptstadt eine recht starke Präsenz hat und die Innenstadt, also sage ich mal das Regierungsviertel im Bezirk Mitte, relativ gut überwacht ist, dass dann größtenteils die Bundespolizei, die dahinter steckt, sodass also vielleicht auch aus polizeilicher Sicht gar keine Notwendigkeit dafür besteht. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Bundespolizei in Berlin nicht so präsent wäre, dass dann durchaus auch sich die Polizeipraktiker da über die entsprechenden Drähte in den Innensenat vielleicht durchgesetzt hätten mittlerweile. Es ist die Situation derzeit so, dass also von dieser theoretischen Möglichkeit längst nicht in allen Bundesländern Gebrauch gemacht wird. Meines Wissens nach sind es nur 8 der 15 Bundesländer, wo es eine Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze gibt. Das sind 30 bis 50 Städte. Es ist relativ schwer, das wirklich im Blick zu haben, weil es einerseits recht dynamisch ist, dann werden Anlagen wieder abgeschaltet. Es gibt eine Fülle von Beispielen, wo es nur temporär gemacht wird, wo dann mal für ein Dreivierteljahr überwacht wird, dann werden die Anlagen abgeschaltet. Und es gibt dann auch immer wieder Meldungen, wo ich überrascht bin, obwohl ich das, glaube ich, recht intensiv verfolge, dass man dann doch mal von irgendeinem Fall hört, wo in Rheinland-Pfalz oder sonst wo eben überwacht wird, was ich bisher noch nicht mitbekommen habe. So, aber also ich schätze mal, mehr als 50 Städte sind es nicht. Summa summarum ungefähr maximal 150 Kameras, wo diese Videoüberwachung im Dauereinsatz läuft. Dazu gibt es eine unbekannte Anzahl von Städten mit eben temporär genutzten Anlagen. Also in Gorleben zum Beispiel hat das niedersächsische Innenministerium mal in einem Bericht kundgetan, gibt es eine Anlage, die existiert, die da bestimmte Häuser, also praktisch Straßen vor bestimmten Häusern überwacht, wo man sich, da es sich um Gorleben handelt, denken kann, dass das dann bei, weiß ich nicht, Protesten gegen Kastortransporte oder so aktiviert wird. Aber das ist eben nicht diese dauerhafte rund um die Uhr Überwachung, die da stattfindet, sondern eben nur diese temporär genutzte. Und dann kommt noch dazu, auch das immer wieder überraschend, dass doch offensichtlich eine Fülle von Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kleiner Dörfer nicht wissen, was sie eigentlich dürfen oder nicht. Wo man dann überraschenderweise in Brandenburg plötzlich feststellt, huch, die kleine 500-Seelen-Gemeinde in der Uckermark, da wird ja der Dorfplatz überwacht, weil der Bürgermeister der Meinung war, er könnte das mal machen und man möchte die, vielleicht etwas trinklustige Dorfjugend disziplinieren, wo man dann aber sagt, sorry, so geht es aber nicht, es gilt das Landespolizeigesetz, die Gemeinde darf das allein nicht entscheiden und dann, wenn es bekannt wird, muss entsprechend abgeschaltet werden. Ja. Aber also ich bin immer überrascht, weil ich schon denke, naja, man könnte, das ist doch ein Thema, was schon durch die Medien geht, also wo man dann vielleicht doch als Bürgermeister zumindest wissen sollte, wie weit kann man da gehen oder nicht. Ja, dazu halt ein paar Bilder, wie das sozusagen hierzulande aussieht. Ich glaube, das oben ist Leipzig, hier unten ist Hamburg. Die größte oder aus raumgreifendste Überwachung gibt es in Hamburg. Das sind 17 Kameras, die da inzwischen überwachen. Entsprechend sieht es halt ein bisschen anders aus als in Leipzig, wo es, glaube ich, nur 6 Kameras sind. So kurz zu Thüringen. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt, wie sich das hier so entwickelt hat. Also wohl die erste Überwachung der Polizei öffentlichen Straßenlandes war die Videoüberwachung der Thüringer Polizei zum Objektschutz an der Erfurter Synagoge nach einem versuchten Brandanschlag. Damals noch auf einer relativ dünnen Rechtsgrundlage, weil eben es noch keine Rechtsgrundlage für eine Überwachung gefährdeter Objekte gab, die dann allerdings nachher später eingefügt worden ist ins Polizeirecht. Dann im Juni 2003 die Änderung des Polizeiaufgabengesetzes, unter anderem Paragraph 33 Absatz 2, die Videoüberwachung gefährlicher Orte und gefährdeter Objekte. Also seit 2003 ist es halt in Thüringen legalisiert. Interessanterweise, das ist interessant, denke ich, für diesen Kontext neoliberale Stadt, war die Änderung des Polizeiaufgabengesetzes umfasste damals auch eine Erweiterung von Aufenthaltsverboten und Platzverweisen, die Polizei aussprechen kann. Das war vorher relativ eng gefasst, dass die Polizei also sogenannte Störer, also Leute, die noch nicht unbedingt eine Straftat begangen haben, aber die als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung angesehen wurde, präventiv des Platzes verweisen können. Und das wurde eben damals ausgeweitet, dass es also praktisch das Gebiet einer ganzen Gemeinde umfassen konnte und, soweit ich mich erinnere, glaube ich, bis zu 3 Monaten. Vorher war es räumlich und zeitlich enger. Dann schlagen sozusagen im Gefolge dieser Änderung des Polizeiaufgabengesetzes die Polizeidirektion 27 Plätze als mögliche Orte für ein Pilotprojekt vor. In die engere Wahl kommen damals Orte in Erfurt und Weimar, die, und da zitiere ich jetzt mal hier aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der PDS von 2002, eben als Treffpunkte von Angehörigen. Und so. Ich lese es mal vor. Also beide vorgeschlagene Projektstandorte sind Treffpunkte von Angehörigen sozialer Subkulturen und Jugendszenen. Es handelt sich vornehmlich um Punker, in Weimar darüber hinaus auch um Angehörige der rechten Szene. Die erfassten Straftaten werden zu einem großen Teil aus diesen Personengruppen heraus begangen. In Erfurt handelte sich das damals um 11 Straftaten im ersten Halbjahr oder im letzten Halbjahr 2002. Des Weiteren werden von diesen Gruppierungen auch häufig Ordnungswidrigkeiten, etwa Belästigungen von Passanten und Touristen, Ruhestörungen und Zuwiderhandlungen gegen die Stadtordnung begangen. Die öffentlichen Ordnungen, die touristische und geschäftliche Attraktivität sowie das städtische Leben werden dadurch empfindlich gestört. Die Sachbeschädigung durch Graffiti an historisch und touristisch wichtigen Gebäuden, Gebäudekomplexen und Denkmälern beschädigen im Übrigen auch das Ansehen der beiden Städte erheblich. Ich finde, das spricht Bände. Ich komme am Ende noch, wenn ich sozusagen das mal ein bisschen vergleiche mit der Entwicklung in anderen europäischen Ländern, eben über eine Motivation, die häufig eben auch mit der Videoüberwachung einhergeht. Interessant fand ich eben, dass im Zusammenhang mit Erfurt, also da einen Ort, nämlich die Krämerbrücke, wo es eben praktisch für diesen Zeitraum, wo die Polizei sich das angeguckt hat, also innerhalb eines halben Jahres zu 11 registrierten Straftaten gekommen ist, also ja, wenn man das mal hochrechnet, in knapp 180 Tagen oder so, 11 Straftaten und dass aufgrund dieser Bilanz diese Krämerbrücke zu einem Kriminalitätsschwerpunkt durch die Polizeidirektion deklariert worden ist. Ja. Das ist genau. Und das ist, denke ich, eben immer schwierig, also wenn man sich anguckt, wie also auch beispielsweise die Polizei in Brandenburg die Auswahl der überwachten Orte getroffen hat, wenn man das dann mal vergleicht mit Zahlen wiederum aus Leipzig, da ist also der Willkürlichkeit der Polizeidirektion, der Benennung gefährlicher Orten, also Tür und Tor geöffnet. Und vor allen Dingen, das ist nun wiederum das andere Problem, ist, dass ja polizeiliche Kriminalstatistiken zumindest für so eine detaillierte Abbildungen nicht öffentlich gemacht werden. Also es wird dann zwar einmal im Jahr präsentiert, so und so hat es in Berlin im letzten Jahr ausgesehen, aber wie das jetzt an bestimmten Orten ausgesehen hat, ist ja relativ unbekannt. Insofern bleibt eigentlich der interessierte Bürger oder die interessierte Bürgerin immer etwas ratlos, wenn die Polizei jetzt sagt, also der Fahrradparkplatz in Erkner ist jetzt ein Kriminalitätsschwerpunkt, dann ist es nicht, also man kann es nicht vergleichen mit dem, was sozusagen in umliegenden oder anderen Brandenburger Gemeinden passiert. Letztlich bleibt es Polizeiwillkür, wie solche Orte benannt und ausgewählt werden. Nee, also das ist immer mit Einverständnis der Kommune auch. Also es ist nie so, dass die Polizei jetzt sagt, da soll es passieren, sondern es ist dann schon, gibt Gespräche dann mit dem Stadtrat oder so, die dann entsprechend auch dafür votieren. Und das ist eben auch, also das ist sozusagen neben der Motivation der Polizei, solche Orte zu deklarieren. Es ist häufig so, dass ja in den, wenn man sich das mal anguckt, wie das auch hier gelaufen ist, dass es oft ja die Polizei mehrere Orte zur Auswahl präsentiert und sagt, für die Pilotprojekte, die uns vorschweben, könnten wir uns, was weiß ich, 5 Orte in Nordrhein-Westfalen vorstellen oder in Baden-Württemberg. Und dann war es in Baden-Württemberg beispielsweise so, dass der damalige SPD-Oberbürgermeister Mannheims sich eben weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt, ja, wir wären gerne die Pilotstadt für dieses Pilotprojekt und holen es sozusagen rein, weil sie sich eben auch einen Imagegewinn für die Stadt davon versprechen, eben ähnliche Motivation wie das zitierte hier zur Erfurt. So, dann kam es nun zu diesem Pilotprojekt in Erfurt im Oktober 2003. Ihr oder sie erinnert euch sicher noch am besten besser daran als ich. Also ich fand es damals recht phenomenal, weil das nun eine doch ungewöhnliche Geschichte war. Also die Polizeidirektion Jena, glaube ich, war es damals, hat eben 5 Kameras in Weimar installiert, Kostenpunkt 125.000 Euro. Und dieses Pilotprojekt wird nach 4 Tagen abgebrochen. Warum? Weil diese 5 Kameras, die am Theater- und Goetheplatz in Weimar installiert waren, unter anderem 2 Redaktionen von Lokalzeitungen, Thüringer Allgemein und die Thüringer Landeszeitung, überwachen oder beziehungsweise die Eingänge zu diesen Redaktionen und dann natürlich gesagt wird, was ist denn mit der Pressefreiheit? Was ist denn, wenn diese 15 Tage, glaube ich, konnten die Bänder damals gespeichert werden, wenn der Staat oder die Exekutive nach der Veröffentlichung eines kritischen Berichts über das lokale Geschehen in Weimar in der, was weiß ich, Thüringer Allgemeine die Möglichkeit hat, Bänder auszuwerten, um zu gucken, wer dann da in die Redaktionen ein- und ausgeht. Die Datenschützerin, CDU-Frau, wenn ich das richtig sehe, in Thüringen, relativ, also von dem, was ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, war überrascht, wie schwach die, sage ich mal, ist oder willfährig sie ist. Ja, aber gut, also ich in Berlin oder Brandenburg hatte man es immer mit relativ kritischen Leuten zu tun. Ich war dann wirklich überrascht, also wie hier Dinge abgewunken worden sind, also wo, glaube ich, in Brandenburg da der, also, aber gut, so ist es. Die wusste von nichts, war ganz überrascht, dass da also auch Lokalredaktionen überwacht werden, aber offensichtlich hat so ein Staub aufgewirbelt, dass dann eben nach 4 Tagen wirklich die Kameras abgeschaltet wurden. Und soweit ich weiß, lasse mich aber eines Besseren belehren, ist es bis heute so, dass es eben keine dauerhafte Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze in Thüringen gibt. Jetzt dann noch, das fand ich auch, da hat sich der Trautvetter ja sehr ins Fett, also war da nicht, hatte nicht so das glückliche Händchen für die Videoüberwachung in Thüringen. Gab dann ja im Dezember 2003 noch den Skandal um eine heimliche automatische Kennzeichenerfassung im neuen Rennsteigtunnel der A71. Wo er also erst vorher im Innenausschuss erzählt hat, nachdem der Rennsteigtunnel eröffnet wurde, nein, da würde sowas nicht stattfinden, das wäre nur eine Tunnelüberwachung, wo es um Brandschutz und ähnliche Geschichten ging, und dann kurze Zeit später irgendwie bekannt wurde, dass es da eine Ausschreibung gegeben hat, wo eben genau so eine automatische Kennzeichenerfassung mit angeliefert wurde für den Rennsteigtunnel, die dann, nicht eine öffentliche Ausschreibung, sondern, aber ich weiß, bin mir nicht mehr sicher, es war dann irgendeine Kölner Firma, die da Sachen geliefert hat, die ihm entsprechendes Equipment geliefert hat, das eben sozusagen Kennzeichen der Durchfahren durch diesen tunnelfahrenden Autos mit hochauflösenden Kameras erfasst werden können, die Kennzeichen mit einer Datenbank abgeglichen werden, um, was weiß ich, Leute, die, ja, eben Fahrzeuge, die polizeilich gesucht werden oder so, praktisch dann automatisch irgendwo ein Alarm klingelt. Ja, das war natürlich dann auch ein großer Skandal. Der Innenausschuss war empört. Angeblich hieß es, das wäre nie wirklich in den Wirkbetrieb gegangen, sondern es hätte dann nur technische Proben gegeben. Auf jeden Fall ist es dann rückgängig gemacht worden. Auch da, glaube ich, Kostenpunkt dieser ganzen Geschichte, 150.000 Euro. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit es diese Tunnelüberwachung auch noch zum Brandschutz betrifft. Aber man sieht, Videoüberwachung ist eine teure Angelegenheit. Und hier in Thüringen wurde das Geld nun wirklich völlig in Sand gesetzt. Wie das so ist, ja. Aber gut, ich meine, auch woanders ist es meines Erachtens in Sand gesetzt, aber hier dann doch auf eine noch besonders pikante Art. Die Videoüberwachung an der Synagoge übrigens fand ich auch nochmal interessant. Kostet, glaube ich, im Jahr Wartungskosten und die Anmietung der Standleitung für die Bildübertragung 7.500 Euro jährlich. Nicht eingerechnet das Personal, nicht eingerechnet die Installation. Also wie gesagt, Videoüberwachung ist nicht billig. In Brandenburg hat man hat es dann später versucht runterzurechnen in dem Bericht dann für den Landtag, aber da hat man eigentlich mit den Zahlen, die man sozusagen zum Start des vier Pilotprojekte bekannt gegeben hat, hat man da im Rahmen dieser 5-jährigen Pilotprojektphase ungefähr 5 Millionen ausgegeben fürs Equipment, für die Anmietung der Standleitung und dann eben auch, wenn man das Personal, was sozusagen ja das Polizeipersonal, dessen Aufmerksamkeit durch diese Überwachung gebunden ist, wenn man das mit einrechnet, kommt man ungefähr auf 5 Millionen Euro, die das gekostet hat. Und jetzt, vielleicht auch mit der aktuelle Anlass, im Juni 2008 fordert für Erfurt die CDU-Stadtratsfraktion eine Videoüberwachung an touristischen Plätzen in der Innenstadt. Ich bin nun mit der Erfurter Lokalpolitik und dem Lokalgeschehen weniger vertraut. Angeblich, also Hintergrund waren angeblich Ausschreitungen zwischen irgendwelchen Hooligan-Gruppen oder so an dieser Wieder-Krämer-Brücke, die eben auch schon für das erste Pilotprojekt, würde ich mir gerne morgen mal angucken, die eben auch für dieses erste Pilotprojekt in Erwägung gezogen wurde. Ich weiß nicht, wie die Zukunftschancen oder wie die Aussichten da sind, aber zumindest ist es jetzt wohl wieder in die öffentliche Diskussion eingegangen. Was ich mir darüber hinaus vorstellen könnte, wobei ich da nichts drüber weiß, aber ich hatte kürzlich mal eine Anfrage in Sachsen-Anhalt gemacht, wo also dauerhaft, glaube ich, nur 3 Städte überwacht werden, aber es ging dann irgendwann mal durch die Medien, dass in Sachsen-Anhalt 21 Orte überwacht werden und das hat mich neugierig gemacht, dann habe ich mal halt beim Innenministerium angefragt und die haben eben gesagt, dass sie vielfach eben inzwischen temporär Kameras aufstellen, also diese Praxis, die ich vorhin meinte, dann wird eben mal für ein Dreivierteljahr, was weiß ich, irgendein stadtbekannter Trinkertreff überwacht, weil es da irgendwie sich Anwohner gestört fühlten oder es wird irgendeine Ecke überwacht, weil sich da irgendwelche Glatzen treffen oder so. Dann werden aber eben, wenn man der Meinung ist, das Problem sei gelöst, werden die Kameras dann halt nach einem gewissen Zeitraum wieder abgehängt. Das Problem, was ich dabei sehe bei der Praxis, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass das durchaus in Thüringen und anderen Ländern inzwischen immer häufiger ist, dass eben gar nicht mehr so eine rund um die Uhr und dauerhafte Überwachung stattfindet, dass es halt kaum noch thematisiert wird. dass also eben keine große Debatte mehr in Medien oder im Innenausschuss stattfindet, sondern dass die Polizei, dass es inzwischen eigentlich zu einem gängigen Mittel polizeilicher Praxis geworden ist. Und ja, ich mir eben auch nicht sicher bin, inwieweit die Anwohner dann wirklich darüber informiert sind. Eigentlich müssen sie, also auch soweit das Polizeiaufgabengesetz in Thüringen muss darauf hingewiesen werden, also theoretisch müssten dann da jeweils für auch den Zeitraum Schilder aufgestellt werden, aber also das wäre, denke ich mal, interessant auch zu fragen, ob es da Erfahrungen in Thüringen mit gibt, wie auch das, sage ich mal, dann in den jeweiligen Orten rezipiert worden ist. Man könnte es sicher mal in Sachsen-Anhalt, wo ich zumindest weiß, welche Orte das waren, müsste mal irgendwie versuchen rauszufinden, ob es da überhaupt in einer Stadtverordnetenversammlung oder so Diskussionen drum gegeben hat. Gut, soweit zur Situation in der Bundesrepublik und in Thüringen. Ich bin schon ganz schön spät. Dann kürze ich das ein bisschen ab. Also ich will einfach noch mal ein bisschen, um das ein bisschen in Relation zu setzen zu dem, was in anderen Ländern passiert. Also für Großbritannien hat ein britischer Soziologe ja mal oder zwei britische Soziologen diesen Begriff der maximalen Überwachungsgesellschaft geprägt. Und wenn man sich also anguckt, wie die Situation hierzulande ist, dann ist, also kann man sagen, leben wir ja wirklich noch in einer wirklich harmlosen Situation. In Großbritannien seit 85 das erste Mal ein Projekt, wo eben Videoüberwachung im Dauereinsatz zur Überwachung öffentlicher Straßen und Plätze gelaufen ist. Dann seit Mitte der 90er Jahre massive finanzielle Unterstützung durch die Zentralregierung. Die haben also hunderte Millionen von Pfund in die Förderung dieser Anlagen gesteckt. Und heute werden 400 bis 500 Städte mit zusammengerechnet etwa 30.000 bis 50.000 öffentlichen Kameras überwacht. Es geistert immer die Zahl von 4,5 Millionen Kameras durch die Medien. Es ist eine Hochrechnung, die gemacht wurde auf Grundlage von Zahlen, die in einer Londoner Einkaufsstraße erhoben worden ist. Also es ist meines Erachtens eine Zahl, die sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Es können weniger sein, es können auch wesentlich mehr sein. Man weiß es letztlich nicht. Niemand weiß wirklich, wie viele Kameras es in Großbritannien gibt. Aber doch diese Zahl von 30.000 bis 50.000 öffentlichen Kameras, die ist, denke ich, ungefähr zutreffend, weil das Innenministerium natürlich schon weiß ungefähr, in was für einer Größenordnung sie Anlagen finanziert haben. Entscheidend ist in Großbritannien, im Unterschied zur Situation in der Bundesrepublik, dass die wenigsten dieser Anlagen Polizeianlagen sind. Die große Mehrheit sind Anlagen, die von den Kommunen selbst betrieben werden. In Frankreich stellt sich's vielleicht, es gab mehrere Geschichten. Also zum einen gab es einen, sag ich mal, sehr medial aufbereiteten Fall, wo aus einer Shopping Mall in Liverpool ein zweijähriger Junge von zwei Jugendlichen, die glaube ich 10, 11, 12 waren oder so, entführt worden ist und dann anschließend auf irgendeinem Bahnsteig zu Tode geprügelt worden ist. Und es gab eben von diesem Fall Jamie Bulger, gab es Videoaufzeichnungen aus dieser Shopping Mall, die sehr krisselig waren, also die auch nie jetzt in dem Verfahren gegen die beiden Jugendlichen verwandt worden sind. Aber diese Aufnahmen haben die Polizei zumindest auf die Idee gebracht, dass es sich um Jugendliche handeln könnte, weil niemand vorher auf die Idee gekommen ist, dass so ein Verbrechen von 10, 12-Jährigen begangen worden ist. Also insofern hat es der Polizei einen entscheidenden Hinweis zur Ergreifung dieser Jugendlichen gebracht. Und das war, sage ich mal, wirklich ein nationales Trauma. Und diese Videobilder sind wochenlang sozusagen über die britischen Medien geflimmert und haben eben diesen Mythos von Videoüberwachung hilft, Videoüberwachung schützt, obwohl sie ja nun das Leben dieses Jungen nicht gerettet haben, sage ich mal, zementiert. Und das ist dann aufgegriffen worden von der damaligen konservativen John Major-Regierung, um sozusagen die einfach unter Druck standen, weil die Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistiken enorm in die Höhe gegangen sind. Und was macht man, wenn das Volk unzufrieden ist, aufgrund auch der ganzen neoliberalen Reformen der Thatcher-Regierung, ja tausende Leute arbeitslos geworden sind und. Das Leichte ist es ja immer, den Sündenbock Kriminalität hervorzuzaubern. Und dann hat man halt gesagt, okay, wir tun was gegen eure Probleme, indem wir, und dann also riesige Summen aus dem Haushalt für Kriminalprävention in diese praktisch Videoüberwachung gepumpt hat. Und dazu kam noch, das war, denke ich, noch als Ergänzung zu dem Bulger-Fall, dass es 93 in London mehrere Attentate, also Bombenanschläge der IAA gegeben hat, die durchaus verheerend waren, also wo wirklich der Financial District wirklich in Schutt und Asche gelegt wurde. Und dass natürlich auch praktisch damals schon dieses Motiv Videoüberwachung im Kampf gegen den damals noch IAA-Terrorismus als ein Mittel gesehen wurde, der eben zumindest, sage ich mal, forensische Beweise liefert, dass man, nachdem es zu Anschlägen gekommen ist, Täter eventuell identifizieren kann oder zumindest eben nachvollziehen kann, wann, wer oder wann irgendwelche Bomben wo platziert worden sind. Also ich denke, das war auch noch ein wichtiges Motiv, so stark auf Videoüberwachung zu setzen, weil das hat eben davor ja auch schon in Manchester und anderen Städten Anschlägen gegeben. Also ich denke, so diese Kombination, eine konservative Regierung unter Druck mit einem einer Unzufriedenheit in der Bevölkerung, der man begegnen will, dann B ja auch wirklich, ich meine, wenn man sich die Gewalttätigkeit in britischen Städten aufgrund auch einer ganz anderen Pub- und Trinkkultur und so anguckt und dann auch noch, sage ich mal, eine frustrierte Arbeiterklasse, die einfach wirklich ja in gerade den nordenglischen Städten, wo die Industrie wirklich den Bach runtergegangen ist, die Bergarbeiterstädte also völlig eingestampft worden sind in der Thatcher-Regierung. Also das, was da sich, sage ich mal, auch an sozialen Problemen zusammengebraut hat, dass dem eben man irgendwie gesagt hat, jetzt müssen wir was machen, wir müssen sozusagen der Bevölkerung irgendein symbolisches Häppchen hinwerfen. Und dann kam dieser Balger-Fall ganz, sag ich mal, zur rechten Zeit, dass man sagen konnte, guckt mal, wir machen was, Videoüberwachung, ihr habt es ja gesehen, Jeremy Bulger ist ein Wundermittel und wir investieren jetzt halt mächtig da rein. Das ist, wir können es am Ende nochmal ausführlicher diskutieren. Also es ist sehr umstritten. Ich würde nicht sagen, dass Videoüberwachung nichts bringt. Das hängt, denke ich, davon ab, wie man es macht. Also, und auch die Polizei in der Bundesrepublik ist sich darüber sehr im Klaren. Man sagt immer, Videoüberwachung würde nur was bringen, wenn sie eingebettet ist in ein vernünftiges polizeiliches Konzept. In Großbritannien war es aber so, dass ja da vielfach einfach nur Kameras hingehängt worden sind. Und dann hat man irgendwo kommunale Angestellte hinter Monitoren sitzen, die dann mit der Polizei sich verständigen müssen, wenn sie der Meinung sind, dass sie was Verdächtiges sehen. Und da gibt es wunderbare Geschichten, wie dann diese kommunalen Angestellten sich mit der Polizei rumstreiten und die Polizei aber sagt, ey, sorry Leute, wir haben jetzt andere Sachen zu tun und entsprechend nicht darauf reagiert, die kommunalen Angestellten völlig frustriert sind und so weiter. Also schöne Geschichten oder traurige Geschichten, wenn man auch so will. Der Punkt ist, es hat Evaluationen in Großbritannien gegeben, die eigentlich sagen, naja, es hätte einen signifikanten Effekt. Signifikant ist so ein Begriff aus der Statistik. Dass es was bringen würde gegen Kriminalität, der liege ungefähr bei 4%. Also es würde Kriminalität um 4% reduzieren. Wenn man sich überlegt, dass, glaube ich, die britische Regierung inzwischen 300 Millionen Pfund investiert hat für Videoüberwachung, kann man sich fragen, ob es das Geld wert war. Und es gibt eine Fülle auch von Beispielen, wo also sich ganz klar eben auch in wirklich guten Studien belegt wurde, dass es da überhaupt nichts gebracht hat, dass da die Kriminalität trotz Videoüberwachung auch gestiegen ist. Und wenn man sich die Studien in hierzulande anguckt, dann ist es ja so, dass also die größtenteils von der Polizei selbst gemacht werden, also diese ganzen Evaluationen, die dann immer in den Medien präsentiert werden oder die Innenminister in irgendwelchen Talkshows aus der Tasche zaubern. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat sich damals kurz vor diesem Innenministerkonferenzbeschluss ja mal mit der Zahl aus dem Fenster gehängt, Videoüberwachung würde Kriminalität um 80% reduzieren. Ich meine, da kann man nicht Nein sagen, aber wenn man sich dann mal wirklich anguckt, auch die Zahlen, die in Leipzig oder so präsentiert werden, also da ist man weit weg von 80%, dann ist das Problem, dass die methodisch äußerst fragwürdig sind, diese ganzen Studien. Also nur so viel dazu. Also ich denke, es ist sozusagen in der Masse betrachtet, bringt es relativ wenig. Es mag vielleicht hier noch ein bisschen besser funktionieren als in Großbritannien, weil es eben die Polizei selbst ist. Das sind ja dann Leute in den Einsatzleitzentralen, die meistens hinter den Monitoren sitzen, die also einen direkten Draht zu ihren Leuten haben. Also es ist eben nicht diese Konflikte auch um Kompetenzen und dieses ganze Kompetenzgerangel, was man in Großbritannien hat. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Leute in den Einsatzleitzentralen, die dahinter sitzen, oft ganz andere Dinge zu tun haben. Die müssen Anrufe entgegennehmen, die müssen, diverse andere Geschichten tun, als diese Monitore zu betrachten. Und auch da, denke ich, liegt der Verdacht nahe, dass denen eine Fülle von Dingen, die sie eventuell auf den Monitoren sehen, durch die Lappen gehen. Also die sie sehen könnten theoretisch durch die Lappen gehen, weil sie einfach völlig überfordert sind angesichts der Informationsflut, die sie sozusagen bewältigen müssen. Also es gibt ja von Psychologen Studien, wo die dann, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber die einfach sagen, nach einem bestimmten Zeitraum sinkt die Aufmerksamkeit massiv, ganz klar, denke ich. Und wenn man sich also anguckt, wie in Großbritannien, wo die Leute da vor Monitorwänden sitzen, da sitzen dann drei Leute, die haben Monitorwände, wo ungefähr 150 Bildschirme in so einem Raum stehen. Okay, also ich denke, man hat eine Idee davon, wie sozusagen man der Bilderflut Herr wird, also oder eben auch nicht Herr wird. Das ist natürlich hier auch noch eine andere Situation, dass die Polizei in den Einsatzleitzentralen eben häufig nur mit Bildern zu tun, also die haben dann eben 5 Kameras und dann haben sie entsprechend 5 Monitore, die sie irgendwie sich angucken müssen. Frankreich, ähnliche Situation. Da ging es dann allerdings ein harter Law-and-Order-Wahlkampf 2002, wo also eben der notorische Sarkozy und der damalige noch Präsident Chirac ja insbesondere auf dem Rücken der zweiten Generation von Einwanderern aus Nordafrika massiven Law-and-Order-Wahlkampf geführt haben, wo eben praktisch diese Jugendlichen ja pauschal als kriminell abgestempelt wurden. Und im Rahmen oder beziehungsweise im Gefolge dieses Wahlkampfs, den dann eben die konservativen Sarkozy als Innenminister und Chirac als Präsident nochmal gewonnen haben, hat Sarkozy eben eine massive, auch finanzielle Unterstützung von Videoüberwachung in diesen sogenannten sensiblen städtischen Zonen versprochen. Das waren eben, sind diese Zonen sozusagen die Banlieues, die Randgebiete, Hochhaussiedlungen, die ja wirklich im desolaten Zustand sind. Es gab ja, wann war es, vorletztes Jahr, die städtischen Unruhen, die ja dann wirklich nochmal gezeigt haben, was für Probleme da irgendwie in diesen Gebieten sind. Da wurde halt versprochen, massiv Geld reinzupumpen. Es ist allerdings so, dass, wie man zumindest am Beispiel Lyon sehen kann, sich letztlich auch in dieser Diskussion der Überwachung und auch in der Installation der Kameras häufig eben die innenstädtischen Interessen, also letztlich auch die Interessen des städtischen, innerstädtischen Einzelhandels durchgesetzt haben, mit natürlich entsprechender Unterstützung der Stadtverwaltung, sodass es eben nicht unbedingt diese Randgebiete der Städte sind, sondern dann doch Innenstädte, die überwacht werden, um eben dem lokalen, eben auch um dieses Image zu pflegen. Und heute ist es so, dass ungefähr 300 Gemeinden in Frankreich überwacht werden, wobei man sehen muss, dass Frankreich 36.000 Gemeinden insgesamt hat, aber das konzentriert sich eben auch in großstädtischen Ballungsräumen, Paris, Lyon, Nantes, Rennes und so weiter. Also, und da dann eben auch recht massiv. Also das sind auch große Systeme. In Lyon sind es über 100 Kameras und in anderen eben auch in einer Dimension, also wo sich eben diese relativ kleinräumigen Systeme wie in der Bundesrepublik wirklich hinter verstecken können. Auch in Österreich, das fand ich nochmal interessant, wo es lange, ähnlich wie hierzulande, ein recht marginales Phänomen war. Dann hat es aber auch 2005 eine Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes gegeben. Das heißt, es war da die Bundesregierung, die das Polizeigesetz geändert hat und die dann auch gesagt hat, sie investieren hohe Summen in die Aufrüstung. Und dann hat es wirklich innerhalb recht kurzer Zeit, ist es so, dass inzwischen, also innerhalb von nur 3 Jahren, jetzt 16 Plätze in 11 Städten, und ich meine, Österreich ist ein 7 Millionen Einwohnerland, eben von der Bundespolizei, der österreichischen Bundespolizei überwacht werden. In Holland sind es inzwischen 1/5 aller Gemeinden, also ich glaube 100 von 500 Gemeinden, 70% der holländischen Großstädte, die überwacht werden. Und da eben auch größere Anlagen wie in Amsterdam sind es, glaube ich, inzwischen auch 60 oder 80 Kameras, die da hängen. Ja, also ich denke, dass immer noch mal zahlreiche Systeme, das auch finde ich interessant, in osteuropäischen Großstädten, wo, denke ich, gerade in der Nachwendezeit auch die, sage ich mal, soziale Krise, die da einfach durch die Transformation und praktisch den Zusammenbruch der Industrie und die hohe Arbeitslosigkeit, die damit einhergegangen ist, eben auch massive städtische Verunsicherung hervorgerufen hat, die dann eben auch viele Stadtverwaltungen versucht haben, mit eben der Installation von Überwachungskameras zu bekämpfen. Also in Budapest sind es, glaube ich, 250 Kameras, in Warschau sollen es 600 Kameras sein. In den USA, auch das, ich finde es nochmal interessant, dass auch vor dem Hintergrund, wenn man über Neoliberalismus, Videoüberwachung und Neoliberalismus redet, weil ich meine, die USA sind ja, denke ich, neben Großbritannien das Paradebeispiel für eine neoliberale Umstrukturierung. Da hat es aber im Gegensatz zu Großbritannien sehr lange gedauert, bis sich Videoüberwachung da durchsetzt. Also es hat praktisch bis in die 90er Jahre keinen großen Boom gegeben. Da waren es zwischen 15 und 60 Städten, wo das passiert ist. Und da, das auch interessant, in vielen Städten wirklich so in einer völligen Einzelhändler- oder Privatinitiative. Also es gibt ja in den USA dieses Phänomen, inzwischen gibt es auch hier, der Business Improvement Districts, wo sich also Einzelhändler, lokale Einzelhändler zusammentun, sagen, sie möchten einen sogenannten Business Improvement District in der Innenstadt durchsetzen. Das ist dann rechtlich abgesichert durch entsprechende Gesetze der Bundesstaaten. Die können dann sagen, sie möchten eine lokale Abstimmung durchführen. Und wenn sich die Mehrheit, eine qualifizierte Mehrheit in diesen Gebieten der Einzelhändler dafür entscheidet, oder der Grundbesitzer, je nachdem, dafür entscheidet, dann wird so ein BID ins Leben gerufen. Und dann können die sozusagen eine zusätzliche Zwangssteuer von allen Grundbesitzern oder Einzelhändlern in diesem Viertel erheben. Und aus dieser Zwangssteuer, die sie erheben, die sie zusätzlich sozusagen zu den normalen Gewerbesteuern etc. erheben, werden dann eben bestimmte Dinge in Initiative, dieses wird dann eben noch immer mal so ein extra, wie so eine kleine Mini-Stadtregierung ins Leben gerufen, die dann darüber entscheidet, wie diese Gelder verteilt werden. Und da werden dann eben, was weiß ich, werden Bürgersteige oder wird das Stadtbild, Straßenbild neu gestaltet. Da werden aber eben auch private Sicherheitsdienste finanziert, die eben in diesen BIDs unliebige Leute vertreibt. Und eben, und das halt in den Vereinigten Staaten, dann eben auch in manchen Städten die BIDs, die eben eine private Videoüberwachung, also wo man dann wirklich sagen kann, da sind wirklich privat, ist eine Privatjustiz in bestimmten Innenstädten installiert worden. Aber trotzdem blieb es ein relativ kleines Phänomen, was eben jetzt wirklich erst boomt, seit eben nach September 11 die Bundesregierung massiv Gelder, Homeland Security Gelder eben zur Verfügung stellt, sodass also immer mehr Städte jetzt plötzlich sagen, jetzt ist das Geld auf einmal da und man eine ähnliche Situation wie in Großbritannien hat. Die Zentral- oder die Bundesregierung stellt massiv Geld zur Verfügung, jetzt investieren wir in Videoüberwachung und jetzt plötzlich wird es zum Phänomen. Aber eben nicht schon allein aufgrund der Neoliberalisierung der Stadtpolitik, sondern hauptsächlich dann erst aufgrund der massiven Finanzspritzen durch die Bundesregierung. Okay, dann gibt's auch noch in Ländern des Südens eine Fülle von Beispielen, wo man es also auch mit massiven Systemen zu tun hat. Was mich am meisten fasziniert hat, Shenzhen, also die Nachbarstadt von Hongkong, da ist die chinesische oder praktisch die chinesische Polizei dabei, ein 12.000-Kamerasystem zu installieren. Kurzes Zwischenfazit. Also wir haben, und das denke ich, kann man für alle Länder sich angucken, dass also Videoüberwachung natürlich im Kontext dieser sogenannten präventiven Kehre groß geworden ist. Also dass Polizei immer mehr dazu übergeht, eben nicht nur auf begangene Straftaten zu reagieren, die dann im Rahmen von Strafermittlungen verfolgt werden, oder eben im Rahmen des klassischen Polizeirechts sogenannte Störer identifiziert, die dann eben entsprechend polizeilich behandelt werden, sondern dass man jetzt dazu übergeht, sogenannte Risikogruppen oder Risikoorte zu identifizieren, wo eben präventiv polizeilich vorgegangen wird, eben über Videoüberwachung, präventive Platzverweise, Vorbeugegewahrsam, ähnliche Instrumente, Rasterfahndung, was auch immer. Dann haben wir dieses Phänomen der Stadtkosmetik, wo eben halt, wie gesagt, die Innenstädte eben so eine Koalition ja meistens aus Stadtverwaltung, in lokalen Geschäftsleuten gerne möchte, dass man im Innerstadt oder im Standortwettbewerb mit anderen Städten, mit den Shopping-Malls in der eigenen Stadt, gerne möchte, dass bestimmte Viertel in der Stadt halt wieder entsprechend aufgehübscht werden, um für Konsumenten, Dienstleistungseliten attraktiv zu werden und man damit eben zu Mitteln wie Videoüberwachung greift, um dieses Image sauberer und sicherer Städte herzustellen. Dann natürlich das Sicherheitsversprechen, was dann ja eher, sage ich mal, auf einer allgemeinpolitischen Ebene ist. Man hat es mit einer verunsicherten Bevölkerung zu tun, die aus völlig anderen Gründen verunsichert ist, als eben aufgrund nur allein von Kriminalität, der dann eben mit Hilfe symbolischer Politik suggeriert wird, man würde was tun, um den Problemen der Leute irgendwie zu begegnen. Dann natürlich das Staatsschutz, was jetzt, denke ich, mit 9/11 auf jeden Fall nochmal, aber wie gesagt, in Großbritannien schon mit den IAA-Anschlägen eine Rolle spielt, dass eben der Staat und seine Organe sich eben auch schützen halt gegenüber Angriffen durch, sage ich mal, Guerilla-Organisationen, wie auch immer man die bewerten mag. Aber dass damit natürlich massiv Geld jetzt plötzlich in alle möglichen Formen der Überwachung investiert wird. Also das sind, sage ich mal, diese globalen Trends, die man sozusagen in allen Ländern findet. Gleichzeitig hat man es aber schon mit einer Pfadabhängigkeit zu tun und ich denke halt, dass die Bundesrepublik ein gutes Beispiel dafür ist, dass trotz ja durchaus einer neoliberalen Politik, die wir hier in den letzten Jahren sehen, eben bestimmte dann Rahmenbedingungen in der Republik, sei das das Recht, sei das die polizeiliche Organisation und dazu führen, dass eben die Videoüberwachung sich nicht so stark ausbreitet wie in anderen Ländern. Man kann hier fragen, es gibt den Datenschutz, aber letztlich fand ich, hat er sich als relativ hilflos erwiesen gegenüber der Novellierung von Polizeigesetzen. Entscheidend scheint mir für die eben Ausbreitung der Überwachung, dass es hierzulande eben die Polizei ist und nicht die Gemeinden, die über die Überwachung entscheiden. Und man muss sehen, dass die politische Ökonomie der Polizei natürlich, die sehen, es ist eine teure Angelegenheit. 5 Millionen Euro, die man irgendwie da reinsteckt und nicht mehr fürs Personal zur Verfügung hat. Und die Gewerkschaft der Polizei hat große Angst, dass Videoüberwachung als ein Instrument zur Personalrationalisierung eingesetzt wird. Das gibt sie auch immer wieder zu verstehen. Entsprechend groß sind auch die Widerstände in der Polizei eben gegen eine flächendeckende Videoüberwachung. Und meines Erachtens sind sozusagen die internen Widerstände der Polizei hierzulande ein wesentlicher oder eigentlich der Hauptfaktor, dass die Ausbreitung gebremst wird. Weil in allen anderen Ländern, Frankreich, Holland oder eben Großbritannien, wo es die Gemeinden sind, die darüber entscheiden können und die wesentlich billigeres Personal auch hinter die Monitore setzen, boomt's. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die Zentral- oder Bundesregierung massiv Geld dazu gibt, dann explodiert's förmlich. Auch das wäre hier ein Punkt, also ich habe mich irgendwann mal gegruselt, als nach irgendwie da einem dieser vermeintlichen Anschlagsversuche sich der niedersächsische Innenminister aus dem Fenster lehnte und meinte, so jetzt muss Geld der Bundesregierung her, weil ich glaube, das wäre ein qualitativer Bruch, wo also auch hierzulande vermutlich das sich sehr steigern würde. Also die Kosten sind eben ein wesentliches Argument. So, vielleicht können wir in der Diskussion darüber reden, was macht Videoüberwachung? Wir haben über Verdrängungseffekte geredet, Anpassungsdruck ja oder nein. Ich denke, kann Anpassungsdruck auslösen. Es hängt aber eben, wie gesagt, auch davon ab, wie läuft diese konkrete Videoüberwachung. Aber da vielleicht eine Diskussion zu. Die Trends, und dann will ich auch Schluss machen. Ich denke, was global zu sehen ist und was eben auch hierzulande, das, was mir eigentlich fast mehr Sorgen macht als diese Furcht, dass es jetzt hier sich massiv als ein dauerhaftes Phänomen in Innenstädten durchsetzt, ist die zunehmende Vernetzung und Zentralisierung der Überwachung. Es gibt also in allen Ländern und ja auch hier immer mehr das Bestreben der Polizei, sich in existierende Anlagen aufzuschalten. Und wenn man das nochmal vor dem Hintergrund dieses Kostenarguments sieht, ist es natürlich für die Polizei auch viel praktischer, wenn sie keine eigene Infrastruktur aufrechterhalten muss, sondern wenn sie einfach sagt, naja, die BVG in Berlin, die haben ja 750 oder 800 Kameras, da schalten wir uns einfach rauf. Und das ist technisch relativ einfach zu machen inzwischen, gerade mit einer digitalen Technik, die sich ja weitgehend durchgesetzt hat, und können dann anlassbezogen eben, was weiß ich, Einsätze gegen eine Drogenszene an der Turmstraße oder der Amrumer Straße oder große Fußballspiele oder Fußball-WM oder sonst was, können wir dann anlassbezogen uns aufschalten. Und da gibt es eben, das ist nicht nur in Berlin, wo das passiert, das ist in Frankfurt und Hannover inzwischen soweit. In Hannover weiß man, da haben die Zugriff auch auf die 600 Kameras der Östra. Es gibt eine Fülle von Aufschaltungen auch in andere Anlagen wie Museen oder Ähnliches im Rahmen sogenannter Überfallmeldeanlagen und so. Und das ist meines Erachtens auch der Bereich, wohingegen diese Überwachung öffentlicher Straßen und Plätze noch relativ transparent ist, über den man eigentlich gar nichts weiß. Also in Berlin hat, glaube ich, außer vielleicht Leuten im Innenausschuss oder so, aber also es gibt keine wirklich, es ist nicht bekannt, in wie viele Anlagen sich die Polizei inzwischen aufschalten kann, wann sie das macht, aus welchem Anlass und so weiter. Einher geht damit ja auch eine Zentralisierung. Ich habe hier unten das Bild genommen, das ist George W. Bush bei der Einweihung des großen Command and Control Centers der Washington Metropolitan Police. Man hat es eben bei diesen Einsatzleitzentralen der Polizei ja in zunehmendem Maße inzwischen mit wirklich, und da sie, die britische Polizei arbeitet mit dem Begriff, und das ist ein Begriff, den sie aus der Revolution of Military Affairs übernehmen, wo also ganz klar Militärtechnologie in den polizeilichen Bereich übertragen wird, um dieser Fülle an Informationen überhaupt Herr zu werden. Wo man also es wirklich mit sogenannten, also in der Revolution of Military Affairs ist da von Kriegstheatern die Rede, wie man sie inzwischen halt hat bei CENTCOM in Florida, wo eben die Kriege dann in Afghanistan und im Irak irgendwie von ausgesteuert werden, und dass die Polizei inzwischen auch dazu übergeht, dass sie sich aus der Fläche eigentlich stärker zurückzieht und über eine Fülle von Sensoren, Datenbanken etc. wissen, was sie halt über die Bürger hat, dazu eben GPS-Systeme, die an den eigenen Wagen hängt und so, dass man also immer weiß, wo sind unsere Einsatzkräfte, sich eben in diesen zentralen Kontrollraum zurückzieht, um sozusagen die Stadt zu polizieren. Und wenn man sich so Filme anguckt wie 24, wo die Central Terrorism Unit ja, sage ich mal, ähnlich agiert, das ist natürlich, sage ich mal, viel Fiktion und viel Spinnerei dabei, aber ich finde, von der Tendenz her geht es in die Richtung. Automatisierung ist, denke ich, das zweite Stichwort. Gerade weil man eben nicht in der Lage ist, diese Fülle von Bildmaterial wirklich noch mit Personen oder durch Personen auswerten zu lassen, ist man ja immer mehr dazu bestrebt, inzwischen das zu automatisieren. Da geht es um Fragen wie Gesichtserkennung, automatische Nummernschilderkennung, aber eben auch immer mehr halt um Sachen wie Bewegungsmustererkennung, weil man hat festgestellt, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum funktioniert noch nicht so, wie man sich das vorstellt hat. Pilotversuch des BKA in Mainz gegeben, wo man also zu relativ vernichtenden Ergebnissen kam. Allerdings sagt man schon, wenn die Technik sich da verbessert und so, dann kann es durchaus sein, dass das in 10 Jahren praktikabel ist aus polizeilicher Sicht. Was mehr kommen wird, denke ich jetzt in den nächsten Jahren, ist in Bewegungsmustererkennung, wo man also der Meinung ist, man könnte einen stehen gelassenen Koffer auf irgendeinem U-Bahnhof oder so eben identifizieren durch sogenannte algorithmische Überwachung, wo eben über eine Bildverarbeitung im Computer letztlich bei bestimmten Situationen, vorgegebenen Situationen Alarm geschlagen wird. Die Mobilisierung der Überwachung, auch ein Thema, also ich denke Flexibilisierung, Mobilisierung ist das Stichwort, dass eben gar nicht mehr eine dauerhafte Infrastruktur von der Polizei aufrechterhalten wird, sondern eben man es mit mobilen Einheiten zu tun hat, die eben nur noch sehr ja, anlassbezogen eingesetzt werden, die sich aber eben auch, weil sie so mobil und kurzfristig laufen kann, eben da völlig der öffentlichen Diskussion entzieht. Ja. Und nicht zuletzt die Militarisierung, wie gesagt, schon im Zusammenhang mit diesen Command- und Control-Rooms, C3I war da das Stichwort, sondern auch, dass ja inzwischen die Polizei immer stärker oder in vielen Ländern dazu übergeht, Drohnen einzusetzen, also unbemannte Flugobjekte, die eben mit Kameras ausgestattet sind. Und ich habe mal hier, das ist eine Vision eines unbemannten Luftkampfes Ende der 20er Jahre. Also die Idee selber ist nicht neu, insofern auch keine neoliberale Idee. Nur, dass sie halt jetzt sozusagen auch im Rahmen, wie es ja so schön heißt, effizienter Polizeiarbeit, da ist natürlich immer das Kostenargument mit bei, dass man eben unbemannte Flugobjekte losschickt, um zu überwachen. In Amsterdam wurde das jetzt schon mal probiert bei einer Hausbesetzung oder bei der Räumung eines besetzten Hauses, wo so ein Gerät eingesetzt wurde. Die sächsische Polizei will es inzwischen auch betreiben, um gegen Hooligans in den sächsischen Stadien vorzugehen, wo man also in absehbarer Zeit noch funktioniert es natürlich technisch, wie das immer so ist. Da gibt es ja anfangs viele technische Probleme, aber dass also in absehbarer Zeit dann vielleicht auch die Drohnen über den Stadien schweben. Bei der Euro 2008 jetzt in der Schweiz war es auch schon so weit, da wurde mit Hilfe des Schweizer Militärs sind auch die Drohnen über den Stadien geflogen. Und die EU finanziert im Moment massiv im Rahmen ihres Sicherheitsforschungsprogramms eben auch die Entwicklung von Drohnen für den zivilen Bereich. Da geht es um Überwachung der grünen Grenzen und ähnliche Geschichten. Gut, soweit jetzt erstmal. Jetzt ist es 9:15. Ich wollte eigentlich wesentlich kürzer reden, sorry. Gibt sicher Fragen, Diskussionen,